Sonntag, 6. Dezember 2015. Herzlich willkommen zur 9. Episode des Bandmaterial-Podcast. Es ist so lange her, dass wir was aufgenommen haben. Oh ja. Tut mir im Herzen weh. Ja. Ja. Oh. Kleine Frage zwischendurch. Ja. 2 Monate. Finn, warum fängst du euch mal mit Reden? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil ich den Regler runterschiebe, wenn das Intro vorbei ist und ich dann genau weiß, wann das ist. Aber das können wir, wenn wir uns mal wieder hier treffen, können wir das gerne anders machen, wenn du da anfangen möchtest. Der kleine Basti wieder anfangen möchte? Ich wollte mich nicht drum prügeln. Ach so. Pass auf, wir machen das ganz einfach. Wir nehmen uns einen Zettel, schreiben da das Intro drauf, schmeiß das in eure Mitte und wer es zuerst hat, der darf ansagen, okay? Nee, wir machen das anders. Ich habe jetzt das erste Jahr Bandmaterial, die Begrüßung gemacht, jetzt ist der nächste dran. Ja, und beim dritten Jahr sind wir dann alle durch, oder wie? Ja, genau, dann fangen wir wieder von vorne an. Oder wir sabbeln halt alle durcheinander oder so. Ja, das ist eigentlich schon wir fast... Wir machen das im Chor. Oder so, ja, das finde ich auch gut. Aber das ist eigentlich schon fast das erste Thema, oder? Was? Chor? Nee. 6. Dezember. Ach ja, heute ist ja was Besonderes. Ein Jahr. Ein Jahr Bandmaterial, das ist irgendwie ein bisschen und doch komisch. Keine 10 Folgen. Noch keine 12 Folgen. Oder noch keine 10 Folgen, je nachdem, wie man sieht. Ja, wir 10. waren ein bisschen inkompetent, wir haben nicht geschafft, jeden Monat eine aufzunehmen. Mhm. Aber, das macht ja nichts. Dafür haben wir ja immer nur qualitativ hochwertigen Content geliefert. Ja, und das, naja, gut. Fast immer. Ja. Ich will ja nichts sagen, aber der Anfang gerade eben. Der ist mega hoch. Hallo? Einfach die Höhe. Wenn du einmal das Datum richtig ansagst. Ja, eben. Das ist richtig gut. Ja. Und dann die Musik fehlt. Ja. Ja. Jonas, das hättest du jetzt nicht erzählen müssen. Das kriegen die Zuhörer doch gar nicht mit. Doch. Ja. Ich habe das Datum richtig gesagt, aber das Intro lief schon von ungefähr der Mitte. Das fand ich nicht so gut. Deswegen mussten wir nochmal neu anfangen. Aber das war noch nicht so schlimm, wir haben ja noch nichts aufgenommen. Ja, Freunde. Ja. Was haltet ihr denn so von der Charts im Moment? Ich habe absolut. Also ich habe ja unfassbar. Muss mal reingucken. Ja, genau. Ja, ich habe ja Unfassbares entdeckt, ne? Was denn? Na? Dass Adele 25 nicht mehr auf Platz 1 der deutschen Albumcharts ist. Ja, das habe ich gesehen. Sondern Helene Fischer. Oh Gott. Mit dem Philharmonic Orchestra und dem Album Weihnachten. Ja, tatsächlich. Meine Mutter fragte mich, ob ich ihr das zum Geburtstag schenke. Quatsch, zu Weihnachten. Ja, ich habe mich nur so gefragt, was ist da los? Das ist wie mit diesem, habe ich mal gelesen, so, hier, was ist das denn? Gummi? Freund, ist es zu weit gegangen. Ich bring mich jetzt um. Lass einfach. Warum? Jonas, lasst euch aussagen, sonst muss ich das hier als explizit kennzeichnen, das will ich nicht. Nein, ja, was wolltest du sagen? Ich frage mich, ob Helene Fischer jetzt für uns unbedingt besser ist als Adele. Ich meine, Adele geht auf die andere Straßenseite, um Lieder zu schreiben. Helene Fischer nicht. Ja, Helene Fischer geht atemlos durch die Nacht, ne? Genau. Ja, naja. Aber das, aber Hello ist weiterhin auf Platz 1 der Single Charts. Das ist schon nicht passiert. Ja. Weißt du? Ja. Gestern. Wunderschön, oder nicht? Also das musste jetzt das erste Thema sein, das finde ich toll. Ja, wir können gleich weitermachen. Wir können gleich weitermachen mit Adele, bitte. Ja. Gestern, es gab wieder mal eine Bandprobe und es gab eine kurze Zwischenzeit und rat mal, was in dieser Zwischenzeit passiert ist. Also ich weiß ja nicht. Hit the Road Jack? Nein. Stand By Me? Nein. Nein. Eine Hello? Ja. Oh, das ist ja nicht schön. Sehr selten. Und das halt nur von dieser einen bestimmten Person, die das immer macht. Ja, ich weiß, wie du meinst. Oh, mein Bildschirm schon ist gerade angegangen. Oh. Ja, Basti, was ist da los? Aber du bist noch da, kein Problem. Ja, ich weiß. Alles gut. Da steht dann nur langweilig auf meinem Bildschirm und alles gut. Ich sag mal, das ist auch wieder besonders, jetzt in einem Jahr. Achso, ich lasse erst Jonas ausreden, meinetwegen. Platz 5. Gerne. Immer noch aufs Turnier. Ja. Ja. Ja. Hab ich auch gelesen. Aber das ist eigentlich auch schon wieder, wo ich gerade gesagt habe, wo du sagst, Bildschirm schon ist angegangen und ich habe gesagt, du bist Platz noch 10. Da. Platz 10. Jan Böhmermann. Ich hab Polizei. Geilstes Musikvideo ever. Echt, ja, wirklich. Bestes Lied. Ja. Ich frage mich, warum der nicht 1 Live Krone Platz 1 gekriegt hat, einfach nur. Weil 1 Live ein bisschen mehr Niveau hat als dieses Lied. Aber das war schon ziemlich geil. Du hast gut trainiert, ich hab Polizei. Ja. War schon ziemlich geil. Ja. Ich hab mir so angeguckt und mir so gedacht, so, ja, finde ich gut. Gefällt mir. Am geilsten ist doch, dass hier, wie hieß er, Rapper Tony oder so? Aus Mannheim hat ihn doch verklagt, jetzt darf er damit da doch nicht auftreten, wenn er das wollen würde, oder nicht? Ernsthaft? Irgendwas habe ich da gelesen. Manche Leute. Also, oh, okay. Das ist schon ziemlich behindert. Entweder machen sie scheiß Musik oder sie verbieten das, was wirklich gut ist. Ja, echt mal. Jan Böhmermann steigt jetzt in die Music-Szene rein. Ja, ich meine, der Raab ist weg, der Böhmermann geht rein, ne? Ja, sehr. Das ist schon ziemlich cool. Ja, Basti. Ja. Du warst wo? Ich war gestern auf einem Konzert. Nein. In Norddeutschland. Oh mein Gott. Ja. Krasser Scheiß. Es war in Rendsburg. Oh. Oh. Ja, wir sind dort mit unserem Gemeindebus hingefahren. Wir waren 10 Leute. Wir sind mit 2 Autos gefahren. Und haben uns dort das Lobpreiskonzert der Outbreak Band angeguckt. Ist eine christliche Lobpreisband. Haben die eine Website? Ja, ich weiß noch nicht, wie die heißt. Du, ich hab bestimmt weiter. Ich google mal. Hier vorne liegt meine Eintrittskarte. Nee, erzähl du mal weiter. Ja, und ich war halt bei diesem Konzert und es war einfach mega geil. Ja, für alle, die das interessiert, www.outbreakband.de. Genau, habe ich auch gerade gelesen. Ja. Es war mega gut, also das war nicht einfach nur irgendwelche Kirchenmusik, sondern so, die hatten wirklich einen da, der am Laptop so Synthesizer-Scheiß gemacht hat. Geil. Das wird dich interessieren, Jonas. Der Bassist ist mega abgegangen mit seinem Bass um den Körper rum zu. Also er hat richtig getanzt. Okay. Ich will ja nichts sagen, Flair. Red Hot Chili Peppers. Live in Glastonbury. Und der Schlagzeuger musste hinter einer Plexiglaswand sitzen. Ich finde, Jonas, so müssen wir das auch. So müssen wir es auch machen. Wir sperren Finn in eine Plexiglaswand. Ja. Ja, finde ich gut. Und es ist einfach mal doppelt so, es ist auf jeden Fall richtig heftig laut gewesen. Ja, kann ich mir vorstellen. War stehen oder sitzen? Beides. Beides. Saßt du oder standest du? Beides. Ach so. Also, ja, gut. Ich weiß ja nicht, wie weit ihr in dieser Szene drin seid, aber beim Lobpreis kann man aufstehen, ja? Das haben wir auch alle gemacht. Und als der Typ dann so ein bisschen gepredigt hat, dann haben wir uns wieder hingesetzt. Und als es mit den Liedern weiterging, dann haben wir uns wieder aufgestanden. Oha. War ein richtig aktiver Abend bei euch. Ja. Ja. Was ist da los? Sport. Ja, aber richtig. Ja. Ja, und danach waren wir dann halt so 10 Leute am Ausgang. Wer möchte nach Hause? 5 melden sich. Hauen dann mit dem einen Auto ab. Ja. Was machen wir jetzt noch? Erstmal McDonald's. Ja, wichtig. Wichtig. Wichtig. Und danach sind wir dann nach Hause gefahren. Ja. Ja, und das war's. Und ich war begeistert den ganzen Abend. Was geflasht. Begeistert war er. Und meine Begeisterung war dann heute Morgen vorbei. Mhm. Es war Gottesdienst. Was? Oh. Und wir haben hier immer ein bestimmtes Monatslied. Und das hat der Chor diesen Sonntag halt vorgetragen. Mhm. Das Lied an sich ist schön. Ich kann ist wirklich schön. Und du kannst nicht denken, Jonas. Und die haben es verrissen. Es hat nicht, unser Wunderpianist hat es nicht gespielt. Okay. Okay. Ja. Es hat eine klassische Notenspielerin gespielt. Viel zu langsam. Der Chor hat schneller gesungen, als sie es gespielt hat. Oh, schön. Dann, Timing ist natürlich alles. Ja, dann kam in der Bridge die, also es gab Strophe, Bridge, Refrain, das war, ist ein bisschen komisch bei diesem Lied, kam dann Schellenkranz dazu, der hat das Ganze dann halt in das normale Tempo gerückt. Oh. Ja. Und dann hat die das kommt selten vor. Normalerweise bringt so Schellenkranz oder Tamburin oder so das immer raus. Ja, hat der Schellenkranz hat ja auch die Pianistin rausgebracht, aber halt im, zum Positiven, weil sie ja schon gut, vorher falsch gespielt hat. Und dann war der Schellenkranz im richtigen Refrain wieder weg und dann war es wieder langsam. Und es war einfach so... Oh. Oh, shit. Ja. Schön. Danach war die Begeisterung dann vorbei. Wirklich schön. Also nicht, ist klar. Aber ja, so ist das irgendwie manchmal, ne? Kann man nichts machen. Dann gibt das so Musiker, da fragt man sich, wollt ihr das nicht oder könnt ihr das einfach nicht? So hat es noch das ist eine andere Geschichte. Aber es passiert. Ihr müsst jetzt mal mit Themen ankommen. Ich labere bestimmt schon 6 Minuten. Ja, meinetwegen. Geilste Schlagzeile, die ich diese Woche, also tatsächlich diese Woche, nicht seit 2 Monaten. Ich habe jetzt eher so zu heute aktuell. Rentner klagt gegen Apple. Sie haben mein Leben ausgelöscht. Und zwar hat ein 68-jähriger Rentner aus England gegen Apple geklagt, weil auf seinem iPhone 5, glaube ich, wurde mehrmals, also hat er mehrere Mitteilungen bekommen, dass das repariert werden müsse, weil irgendwas kaputt ist. Und dann ist er in den Apple Store gegangen und dann hat ein Apple-Mitarbeiter das Problem zwar behoben, und dann kurzerhand das Gerät zurückgesetzt. Oh. Und was war da jetzt so Lebenswichtiges drauf? Der hat auch, ich weiß nicht, ich hab's nicht, da gab's irgendwie keine, ich habe da keine Hintergründe zu gefunden. Aber da stand in dem Artikel, den ich gelesen habe, stand halt von wegen, sie hätten, also da wären halt alle, da wären halt Fotos und so weiter drauf gewesen, einmalige. Ich weiß jetzt nicht. 68-jähriger Rentner, in dem Artikel stand, da wären die Fotos aus seinen Flatter geworfen, die hätte er auf ewig verloren. Es kann natürlich sein, dass man auch mit, keine Ahnung, 65 oder was nochmal heiratet. Kann natürlich sein. Oh. Tut mir leid, wenn ich jetzt unterbreche, aber muss da, glaube ich, einen Teil rausschneiden. Kleiner Hustenanfall. Oh, ja. Egal. Krieg schon mit. Wenn Jonas krüppelt, ist eh egal. Hey! Oder ob man, also entweder, dass man halt älteren, betagter quasi nochmal heiratet, oder dass man halt geheiratet hat und seine Flitterwochen aber nicht, ja, was tut man Flitterwochen? Nimmt man die wahr? Keine Ahnung, ich hatte noch nicht Flitterwochen. Lässt man die Stadt, ja, weiß ich nicht, wie ich das hier ausdrücken soll, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Mhm. Also, dass man halt heiratet, aber erst Jahre später quasi Flitterwochen macht. Und wenn und da hat er halt auf umgerechnet 7.000 Euro Schadensersatz geklagt. Und das Geilste ist, dass das Gericht ihm Recht gegeben hat, aber es gab keine 7.000 Euro Schadensersatz, sondern zwar nur 3.000 Euro Entschädigung. Und dann hat er halt gesagt, ich glaube der Daily Mail, also ne, UK Daily Mail, hat er halt gesagt, es geht nicht so sehr um das Geld, das ich gewonnen habe, sondern um den moralischen Sieg. Ich habe gegen Krebs gekämpft und lasse mich von Apple nicht besiegen. Das fand ich schon ziemlich geil. Ja. Muss ich ja mal sagen. Aber immerhin hat man jemand richtig gemacht und gegen Apple geklagt. Ja. Was soll das denn heißen? Die Aktion hatten wir ja wohl hier schon, ne? Die Diskussion. Genau deswegen wollte ich das nur noch mal kurz dazufügen. Ja, ja, ist klar. Wir können auch damit gerne wieder anfangen. Habe ich kein Problem mit. Nee, lass mal, sonst argumentiert Finn mit dem scheiß neuen Windows 10 und das, dann haben wir ein Problem. Das, wir sollten das lassen, wir sollten was anderes sagen. Jonas. Hä? Die Reaktion hatte ich erwartet. Nein. Hier dieser Zuckertyp, ne? Ja, der Zucker, ja. Der Zuckerberg. Der hat jetzt einen kleinen Zuckerberg ins Leben gesetzt. Hat jetzt einen kleinen Zuckerberg. Ja, und quasi. Hat seine Aktien. Er möchte in Zukunft. Er möchte in Zukunft. Wird Stück für Stück seine Aktien, 99% davon, an, ja, spenden, an Dinge, die gerade in der Welt dringend gebraucht werden und wo es gerade nötig ist. Das Problem ist nur, dass der Hauptteil davon, er hätte ja theoretisch sein, also das, was er jetzt spenden möchte, diese 99% seiner Milliarden, seine Aktien, das macht fast sein komplettes Vermögen. Die Hälfte seines Vermögens. Ja, oder so, ich weiß es nicht so genau. Aber 99% seiner Facebook-Aktien. Er hat dann aber, wenn er die alle spendet, hat er immer noch so viele Anteile, dass er quasi, also dass er Mitbestimmungsrecht hat. Aber die hätte er ja einfach an irgendwelche bestehenden Organisationen spenden können. Macht er aber nicht. Er hat mit seiner Frau zusammen, die Chan Zuckerberg Initiative gegründet. Genau. Und darin, oder die soll zunächst für Bildung und den Kampf gegen Krankheiten stehen. Ja. Aber ja. Kampf gegen Bildung, für Bildung ist doch Kampf auch, gegen Bildung, ups. Ja. Auch ein Kampf gegen Windmühlen, oder? Ja, weiß ich nicht so genau. Ich weiß ja nicht, wie er das investieren will. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Ne? Aber das ist irgendwie... Nö, ich spende nicht an irgendwas Bestehendes. Ich gründe erstmal eine eigene Initiative. Ja, muss so. Ja, muss so. Und dann habe ich geilen Fun Fact habe ich gelesen zu Mark Zuckerberg. Der hat... Also die wohnen halt in Palo Alto. Und da hat er halt ein Haus gekauft und ein Grundstück. Und dann hat ein findiger Immobilienmakler wollte dann die Grundstücke drumherum teuer verkaufen, wegen der Nähe zum Haus des Facebook-Gründers. Oh. Ja. Und dann hat Zuckerberg gesagt so, nee. Und hat einfach die Grundstücke um sein Haus herum aufgekauft. Ja. Das fand ich schon ziemlich geil, als ich das gelesen habe, muss ich ja sagen. Ja. Also, so, ja, nee, hier, ziehen Sie doch hier ein, ne? Heckennachbar Mark Zuckerberg, Facebook-Gründer, und dann so, nee, ich kauf das. Ja, gut. fand ich schön. Muss ich ja sagen. Fand er das wirklich? Also, das stand da jedenfalls. Ich habe es nicht irgendwo bestätigt gelesen, aber das stand da, dass er das getan hat. Kann ich mir auch tatsächlich vorstellen. Ja. Jo. Basti. Ja. Du hast gesagt, du hast noch so richtig krasse Themen. Ja. Oder war das nur die eine, dein Konzeptbesuch? Das war oder ein Thema ich und ich kann mich an das andere nicht erinnern. Ich habe heute Morgen ein paar Menschen gefragt, ob sie irgendwelche Themen hätten und sie haben mir was gesagt und ich habe es vergessen. Ob sie irgendwelche Themen haben. Ja. Tja. Jetzt haben wir gerade peinliche Stille hier im Podcast. Oh, ja. Das gefällt mir nicht. Ja, Finn, dann erzähl doch mal einen schlechten Witz. Einen schlechten Witz? Ja. Um die Ecke und kippt um. Ha, ha. Ich habe jemandem neulich Orangenlimonade über den Kopf gekippt. Fanta, nicht gut. Nee, ich habe jemandem neulich einen Limonadenwitz erzählt. Fanta lustig. Oder das, ja. Aber ich bin neulich tatsächlich aus dem Töpferkurs geflogen. Ich habe mich im Ton vergriffen. Oh. Alter. Ja. Oh shit. Okay, können wir jetzt auch zu was Niveau kommen? Ich habe neulich bei Spider-Man angerufen, der hat aber kein Netz. Ja, dann habe ich bei Merkel angerufen, die hat vergessen zu wählen. Ja. Dann habe ich bei Weight Watchers, hat bei den Weight Watchers angerufen, da hat aber keiner abgenommen. Kurzer Funfact am Rande. Mein Stapel mit meinen Noten ist gerade umgekippt und ich habe mich total erschrocken. Schön. Gefällt mir. Nee, mir nicht. Jonas. Finn. Worüber möchtest du mit uns reden? Du musst jetzt ein freshes Thema raushauen. Ein freshes Thema. Ja. Ich bin krank. Das wissen wir, aber noch was Neues? Ja, das stimmt. Nee, das ist ja jetzt gerade nicht fresh. Das war ja vorher fresh, sonst wärst du ja nicht krank geworden. Oh Mann, Finn. Das war so schlecht. Ich weiß, aber dein Witz war noch viel schlechter, der erste. Ja, gut. Ja, treffen sich zwei Leichen auf der Brücke, ne? Beide tot. Wow. Normalerweise trifft man sich hier unter der Brücke tot, aber das macht er nicht. Leute. Jonas. Wollen wir vielleicht von unserem gemeinsamen Auftritt erzählen? Das können wir machen. Ja. Ja, das war sehr, sehr. Mach einer mal von euch. Ja, nee, ich will nicht. Jonas will, der hat so wenig Redeanteil. Oder sollen wir dich schonen, weil du krank bist? Wir hatten wann war das? Vor 2 Wochen, oder nicht? Vor 2 Wochen, ja, stimmt. Nee, gar nicht, war vor 3 Wochen. Ist es schon 3 Wochen her, ja? 3 Wochen. Ja. What the fuck? Mhm. Ja. Das stimmt, ja. Einen gemeinsamen Auftritt? Das ist korrekt. Noch mit ein paar anderen? Das ist korrekt. Ja. Und, ja, haben wir halt Musik gemacht. In einer Kirche. Ja, in meiner Kirche. Nee, was heißt in meiner Kirche? In aber meiner bei mir, Kirche. In deiner Kirche, Bassi der Heilige. In meiner Gemeinde. Ja. Ja. Das war ziemlich witzig, eigentlich. Und ja, ich übergebe jetzt das Rezept an für ihn. Ja, ich durfte kein Schlagzeug spielen, weil es hieß, dass ich müsste so leise spielen, das wäre zu laut und das klingt auch irgendwie scheiße, weil das voll das behinderte Schlagzeug ist. Deswegen habe ich Cajon gespielt, fand ich ganz gut. Ich hatte ein blaues Kabel, ich habe mich toll gefühlt. Ja. Und ich konnte halt im Gegensatz zu fast allen anderen die ganze Zeit sitzen. Das fand ich ganz gut. Ja, gut. Das war nach 6 Stunden Probe pro Tag ein bisschen unbequem, aber wovon der Wunderpianist nur 2 Teile genommen hat. Ja. Ja, genau. Also gesamt, nicht nur am Tag, gesamt. Ja, genau. Ich meine, wir haben es trotzdem. Eine und nächsten Tag auch eine. Wir haben es trotzdem gebacken bekommen. Das stimmt. Irgendwie. Das war sehr, sehr witzig. Wir haben auch so ein bisschen Musik gemacht. Wir haben kurz überlegt, ob wir einen Podcast aufnehmen. Live-Podcast. Ja, genau. Aber haben uns gegen entschieden. Ja, gibt's da noch irgendwas zu sagen? Ich habe das Gefühl, wir haben irgendwas imposant war vergessen. Dürfte ich dazu meine Meinung jetzt mal kundtun? Ja. Ja, gleich. Ich möchte noch ganz kurz davor was sagen, bevor wir zum Meinungsbild kommen. Ich fand das ganz witzig, dass das war halt im Namen eines Jugendgottesdienstes und des wir saßen halt, wir Musiker saßen halt in der ersten Reihe und dann haben wir immer ein Lied gespielt und sind runtergegangen und dann kam quasi so 30 Sekunden, hat jemand was gesagt und dann so, ja, denn ja, nächstes Lied. Und wir haben einfach 75% der Zeit haben wir einfach reingenommen. Ja. Ja, das fand ich ganz gut. Und ich habe danach auch schon von Basti gehört, dass es, das sage ich jetzt noch kurz vorher, bevor Jonas da seine Meinung zu sagt, dass es wegen, dass dieser Jugendgottesdienst wegen so guter Musik sehr gelobt wurde. Ja, wir hatten danach eine Feedbackrunde und da wurde angesprochen, dass die Musik gut war. Also, ja. Basti, du musst etwas lauter reden, sonst höre ich dich nicht. Ach weil so, immer so soll, aber dann übersteuere ich hier gleich wieder, warte. Ja, nee, so ist in Ordnung, wenn du, glaube ich, so weiter redest. Ja, okay, dann rede ich so weiter. So jetzt wollen wir Jonas zu Wort kommen lassen. Genau, jetzt macht Jonas seine Meinung. Ich bitteschön. Fand das so ein bisschen unnötig und, wie soll ich sagen, zeitraubend, diese, ja, wie schon angesprochen, 5 Stunden Probe am Anfang für zum pro Teil Tag. Nichts. Pro Tag. Ja, gut. Pro Tag. Nicht gesamt, pro Tag. Ja, für gut. Zum Teil nichts. Ich fand, also an sich, also für die Musik hat es sich auf jeden Fall gelohnt, nur der Gottesdienst an sich war inhaltslos. Ja, das stimmt. Das auch. So, die Predigt war, fand ich ziemlich dünn. Das war die in dem Jugo davor auch schon. Das wurde da auch schon kritisiert. Hm. Und der Moderator war irgendwie ein bisschen unmotiviert, kam der auf mich rüber. Das kam so ein bisschen so, wer macht das so, ja, hier du, ja, ist okay. Ja, so war das möglich. Ja, eben, und so hat man das auch gemerkt. Aber, was wollte ich denn jetzt sagen? Das Geilste war ja wohl der Soundcheck. Ja, das war. Aber ich glaube, das hat auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Das hat Jonas und mich einfach schon moralisch zerstört. Ja, das habe ich gemerkt. Wir machen jetzt mal einen Soundcheck. Ich sag mal so, ich habe da, glaube ich, 10 Minuten am Stück nur durchgespielt. Ja, genau. Und dann so, ich weiß gar nicht, ich glaube, hat Basti angefangen? Ich glaube, ja. Nee, Jonas hat angefangen. Oder Jonas hat angefangen, ist ja auch egal. Genau, Jonas hat angefangen. Und dann so, ja, Jonas, spiel mal, ne? Und dann so, ja, Jonas fängt so an. Und dann so, ja, und dann hört irgendwann auf, ne? Weil wir einfach so dachten, so, ja, ist doch jetzt mal gut, ne? Und dann so, nee, spiel mal weiter. Hä, wieso das denn? Und spielt dann immer weiter und dann irgendwie echt so 8 Minuten oder so gespielt. Und dann so, ja, jetzt mal Basti, das Gleiche. Die gleiche Zeit ungefähr in Anspruch genommen, tatsächlich. Bisschen weniger vielleicht. Und dann so, ja, jetzt spielt mal zusammen. Nur die Seiteninstrumente, also Bass und Gitarre. Okay. Und dann so, ja, jetzt mal nur Cajon alleine. Also mir hat nach dem Soundcheck tat mir schon die Hände weh. Tja. Das war das Erste, was wir gespielt haben an dem Tag. Ohne Scheiß. Und dann so, ja, jetzt mal Cajon und die Seiteninstrumente zusammen. Und dann so, ja, wir wieder gespielt, wieder so lange. Und dann, ja, das ist jetzt gut. Und jetzt brauchen wir mal die Sängerin. Also wer ist hier welches Mikrofon? Und dann so, ja, so und so und so. Und dann so, ja, dann spielt doch mal. Und dann mach doch mal nur mit Basti, nur mit Gitarre. Und dann so, nee, ja, nur mit jetzt, Klavier war das. Ja, genau, stimmt. Wir hatten vorher dann, genau, nach mir kam auch noch das Klavier und dann die Sängerin. Und dann so, ja, mach doch mal. Und dann, ja, jetzt nur mit Klavier. Und jetzt kommt mal Gitarre zum Klavier dazu und den Bass. Und ich durfte nicht. Da fühlt er sich und dann, ausgeschlossen. Ja, ich durfte nicht. Und dann so, ja, jetzt nochmal alle zusammen. Und dann hatten wir es irgendwann fertig. Und jetzt bin ich gerade etwas verwirrt. War es am nächsten Tag oder war es am gleichen Tag, dass wir es nochmal machen mussten? Am nächsten Tag. Es war am nächsten Tag. Weil das irgendwie wir nicht kamen rein und das war ein wunderschönes, ich glaube, ist es Presonus? Das Mischpult? Ich glaube ja. Ja. Live-Sound. Ja. Ein programmierbares Mischpult. Oh, so schlimm einfach. Was einfach verkackt hat. Aber das der Nachteil war, ich weiß, es hören jetzt Menschen, die gut mit diesem einen Techniker, der dich am ersten Tag aufgeregt hat, klarkommen. Also mit dem, der damals einen roten Pulli trug. Ja, ich weiß. Ja. Ich weiß auch, dass der zweite Techniker uns vielleicht hört. Nee, der zweite nicht. Nur der eine. Also ich meinte den jetzt als zweiten. Dem ich das geschickt habe. Ach so, ja. So, jetzt genau. Lass uns nicht so in so Rätseln reden, weil die Zuhörer verstehen das nicht. Genau. Ich glaube, es lag an dem, dass es am ersten Tag so lange gedauert hat. Weil der muss das immer perfekt haben. Das ist normal. Ja, das könnte gut sein. Ja, Finn, und jetzt stelle ich dich öffentlich an, Pranger. Du hast dann auch wieder zur Bandprobe zu kommen, ne? Ja. Danke. Okay, gut. Antwort beendet. Antwort beendet. Gut, ich nicht, also. Ja, Jonas, du auch. Scheiße, ich muss piepen. Wir haben gleichzeitig dieses Wort gesagt. Ja, also ich versuche, sobald ich Zeit Piep. Habe. Ja, hast du zusammen, am 4. Advent, da wäre es sehr wichtig, da ist nämlich ein Gottesdienst und die fähigen Musiker fehlen. Also wenn ihr beiden da, wäre schon nett. 4. Advent. Kalender, also Live-Planung hier, Bandmaterial, Live-Sitzung quasi. 4. Advent, was ist denn das? Ein Sonntag. Der 19., der 20. Ja. Da bin ich wahrscheinlich nicht da. Ja. Das Wochenende über. Wird schlecht. Okay. Ja, tut uns leid. Oder tut mir leid. Ich kann nicht für Jonas sprechen. Tut mir auch leid. Aber okay, aber ich weiß rechtzeitig Bescheid. Dann kann ich andere Musiker organisieren. Ja. Mach das. Finde ich gut. Jonas. Ja. Du bist nachher wieder busy unterwegs. Ja, in circa einer Stunde wieder auf dem Weg Richtung On the Road. On the Road to a bestimmter Ort. Musik. On the Road to bestimmter Ort to Musik machen. To Musik machen mit Menschen. Mit einem Orchester. Weihnachtsmusik. Weihnachtsmusik. In was für einem Rahmen ist das? Was findet das statt? Weihnachtsfeier oder einfach nur so? Ein Konzert von der neuen Besetzung von Godewind. Mhm. Und dann sollen wir dazu auch noch unseren Cent geben. Mhm. Sprich, Musik machen. Ja, kann man mal tun. Kann man mal, ich frage mich gerade, ob du noch über, oder ob wir noch über Terroranschläge reden sollten. Nein, ich habe absolut keinen Bock mehr drauf. Ja, genau. Ich meine nämlich auch fast nicht, weil das ist schon so. Erstens ist es lange her und zweitens ist es ausgeklaut. Durch die Mangel genommen worden ist. Ich meine fast nicht. Außer Jonas möchte jetzt, denn ich wäre dazu bereit, aber. Wenn dann nur das, worüber, was ich dir geschrieben habe. Also über San Bernardino. Genau. Aber muss nicht sein. Ja, also. Ja, würde ich jetzt tatsächlich auch fast außen vor lassen, aber. Also ja, ich habe da keinen Nerv zu. So. Ja, siehste. Ich meine, wir haben da schon mal unsere Meinung abgegeben und. Ja. Stimmt. Mhm. Was passiert denn aktuell sonst noch so in der Welt? Fußball, der FC Bayern hat gestern endlich mal wieder verloren. Alles klar, AFK. Fußball. Ja, komm, die haben nur 3-1 gegen Gladbach verloren, das wollte ich nur mal angesagt haben hier. Das wollte er nur mal angesagt haben. Tja. Ja, gut. Boah, ich kann noch über was reden, was ich mega geil finde. Schieß los. Mich. Technisches Gadget. Und zwar nennt sich da, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das nennt sich Snaps mit Z vorne. Und das ist, wahrscheinlich kennt ihr das ja vielleicht auch von meinem. Mein MacBook hat doch so einen Stromstecker, so einen magnetischen Stromstecker, ne? Ja. Den ich dann, wenn ich mein MacBook quasi bewege und das Kabel irgendwie hängen bleibt oder so, dann quasi da einfach so abspringt und mir nicht die Buchse kaputt reißt und ich dann einen neuen Laptop brauche. Und das gibt es jetzt als Kickstarter-Projekt, gab's das, auch für Mobilgeräte. Und das gibt's für den Lightning-Port und für den Micro-USB-Port. Und das ist quasi, du hast dein normales Ladekabel, da steckst du so einen Adapter oben drauf, der halt magnetisch ist oben, also ein magnetisches Gegenstück hat. Und dann hast du so einen kleinen, quasi nur den, wenn du vom Lightning-Port jetzt ausgehst, quasi nur diesen Metallchip mit so einer kleinen Umrandung unten dran, damit du es halt auch wieder rausbekommst. Und das kannst du dann so daran setzen. Und das kostet $18 und dieses Gegenstück, was du da unten in dein Handy reinsteckst, ist sogar wasserdicht, weil da so eine Umrandung drum ist. Das heißt, wenn du es dann quasi, also spritzwassermäßig, kann dann da kein Wasser reinlaufen. Finde ich ganz cool eigentlich. Gefällt mir. Das ist schön. Du kannst halt easy Plug-in, ohne hinzugucken und so. Du könntest auch einfach cool. Gleich Windows kaufen, aber das machen wir nicht. Wäre zu einfach. Was? Dann könnt ihr auch gleich Windows-Produkte kaufen, aber das wäre zu einfach. Ja, wenn ich ein Windows-Handy kaufe, hat das halt auch nicht. Was möchtest du jetzt gerade von mir, Basti? Das gibt's für Android und für Apple. Das ist einfach nur... Und für Windows Phone? Ja, haben die... Also es gibt halt den Lightning-Anschluss und den Micro-USB-Anschluss. Wenn du jetzt so ein... Dieses, kennt ihr noch dieses alte... Diese ersten Touch-Handys, die es so gab, als wir auf die weiterführende gekommen sind? Du meinst, ja, natürlich. Ich weiß gar nicht, ist es Sony? Sony Ericsson? Nokia. Nokia, genau. Ja, genau. Nokia Express hießen die, glaube ich. Ja, oder irgendwie so. Die haben doch so einen Anschluss an der Seite gehabt, glaube ich, ne? Ja. Na, da geht, mit sowas geht es dann natürlich nicht, aber wenn du einen Micro-USB-Anschluss hast oder einen Lightning-Anschluss, so. Dann geht das. Was hat Jonas denn? Du hast auch ein Windows-Phone, oder? Ich habe ein Windows-Phone, ja. Ja? Und hast du ein Micro-USB? Ja. Ja, siehst du? Und du doch auch, Basti. Geht doch. Was? Ich hab Android. Ja, ich weiß, aber du hast einen Micro-USB-Anschluss. Sieht zumindest so aus, ja. Ja. So ist das, nicht? Ja, so ist das. Jojo. Ich frage mich gerade, ob es irgendwas... Was ist... Ist irgendwas richtig Krasses außer Adele in der Musikszene passiert, frage ich mich gerade. Basti. Dein Handy. Ja. Meine Ohren sterben gerade. Okay. Dann sterben. Ist irgendwas richtig Krasses passiert? Ich weiß nicht, warum. Wieso passiert in der Musikszene nichts? Was ist da los? Ich hab keine Ahnung. Wisst ihr, worauf ich warte? Ja. Band Aid, Weihnachtslied. Warum ist das noch nicht draußen? Was ist da los? Ist schon Dezember. Ich weiß es nicht. Und wir haben noch kein Band Aid 30 Weihnachtslied. Das gefällt mir nicht, ne? Da habe ich letztes Jahr 500 Wörter Artikel drüber geschrieben. Ich glaube, du hast dich auch im Podcast ein bisschen darüber aufgeregt. Ne? Kann das ein bisschen doll. Eventuell. Wir können ja nochmal so einen kleinen Rückblick machen, was denn in den vergangenen Podcasts so gab. Ja, ich fand den Hashtag von Böhmermann damals so scheiße. Hashtag do they know it's scheiße. Ja, genau. Behindert. War so behindert, Evan. Ja, was kam so dran? Wir haben über die ich finde es auch immer noch nicht gut, dass wir nur das dritte Google-Ergebnis sind. Das gefällt mir nicht. Stimmt, da wurden wir auch Begrüßung. Begrüßung und Piraten. Da haben wir, das war nämlich tatsächlich logischerweise in der ersten Folge, dass wir drüber geredet haben, in der ersten Episode, wo glaube ich gar nicht so viel passiert ist, weil wir glaube ich 60% der Zeit haben wir dieses behinderte Piratenspiel gespielt. Ja, komm, wir müssen echt mal wieder Spiele spielen hier. Ja. Hasse 1 können wir gleich noch hinten dranhängen nach unserem Rückblick, meinetwegen. Ich hab keins. Was hatten wir denn dann? Ach so, ja, ich gucke hier gerade durch unseren WordPress-Feed. Mhm. Dann hatten wir natürlich am 21. Dezember den Tod von Jürgens, der sich jetzt dieses Jahr das erste Mal jährt. Ja, stimmt. Und Joe Cocker einen Tag später. Ja, der war so erstaunt, dass er gleich danach auch so, ne? Ja, genau. Dann haben wir, das ist ja echt die aussagekräftigste Beschreibung ever. In der zweiten Episode vom Bandmaterial-Podcast geht es um unsere Highlights 2014 und um die große Frage, wer bin ich? Da haben wir auf jeden Fall Wer bin ich gespielt, das weiß ich noch. Ja, und wir haben darüber geredet, welche Musik wir 2014 geil fanden. Ja, genau. Und da haben wir herausgefunden, was ich bis jetzt immer noch nicht anders finde, dass es eigentlich alles das Gleiche ist. Ja. Ja. Im Moment fällt mir ja auf, ist ja so ganz groß im Kommen dieses Singer-Songwriter, ne? Mhm. Alter, ich raste einfach nur. Es gibt ja echt gute. Oh, es war so geil neulich, als ich das erste Mal das neue Lied von Omi gehört habe, ne? Ja. Habe ich nur so den Anfang gehört und ich habe nicht aufs Radiodisplay geguckt und habe nur den Anfang gehört und sag so, was ist das denn? Haben die da irgendwie einen Remix von dem Omi-Lied gemacht? Also, nee, das ist das Neue. Du hörst es 100 Pro. Bei den Künstler im Moment, weißt du, wenn die ein neues Lied rausbringen, hört sich das einfach genauso an wie das davor. Ja. Ja, das ist ziemlich aber das doof. Aber das ist bei Dieter Bohlen ja schon seit 30 Jahren so. Ja, gut. Das kann natürlich sein. Da hatten wir unser Equipment im Überblick. Das könnten wir auch mal wieder machen. Ja, das hat sich ja mittlerweile ein bisschen Das hat sich mittlerweile verändert, ja. Aber das machen wir diese Folge nicht mehr, oder? Wollen wir das doch machen? Nee, ich bin dafür, wir machen hier gleich Feierabend. Dann habe ich noch ein bisschen Zeit, mich ein bisschen vorzubereiten. Ja. Boah, aber Jonas, wir haben 2 Monate keinen Podcast rausgebracht. Die echt Leute mal, erwarten. Jonas. Tut mir leid. Basti überlegt sich ja gerade ein Spiel. Dann haben wir über German Wings geredet. Ja. German Wings Abschluss und wie gesagt über die, da haben wir auch noch geredet über wie ist die Musik so. Das war nämlich, dass es alles gleich ist. Mhm. Dann habe ich im Juni ein Late Night Podcast angekündigt, der niemals stattgefunden hat. Ja, das stimmt. Dann haben wir über den ESC geredet. Geilstes Thema ever, irrationale Ängste. Ja, genau. Und, ja, mehr kam da fast auch gar nicht mehr, ne? Die geilste, das fällt mir gerade auf, das war der einzige Podcast, bei dem ich so eine Übersicht geschrieben habe von den Spielzeiten. Ja. Also, dann bis dann Begrüßung und dann bis dann Musikmesse 2016, können wir gleich nochmal kurz zu kommen. Und ich habe einfach 37 Minuten 38 Sekunden bis 53 Minuten 42 FIFA und Krieg. Ja, warum denn nicht? Wie geil ist das denn? Das wusste ich gar nicht mehr. Ja, Musikmesse 2016, Entschuldigung. Da haben wir es wieder mit den Daten, da bin ich ja der Experte. Ja, es gibt jetzt Karten. Hast du schon welche bestellt? Das Problem, nein. Das Problem an unserer Planung ist halt nur, dass wir nicht wissen, ob Jonas frei hat und oder nicht. Ja, ich werde das so regeln, dass ich da frei haben werde. Weißt du das jetzt schon? Das heißt, ich kann buchen, oder was? Ich habe zu dir doch schon gesagt, du kannst buchen. Meinetwegen komme ich nach. Habe ich kein Problem mit. Es ist ja letzten Endes ist es nicht unser Geld, sondern das von Jonas, also mach einfach. Ja, das stimmt. Genau. Okay. Ja, gut, dann mache ich. Mhm. Muss ich mir aufschreiben, sonst vergesse ich das. Das ist zwar wichtig, aber Was hatten wir denn dann noch? Oh, dann habe ich mein Mikrofon vorgestellt. Ach ja, und du wolltest ja immer noch von mir, dass ich zeige, wie man Gitarrensaiten aufzieht. Ja, ich hab heute erst Gitarrensaiten gewechselt. Wollte ich nur gesagt haben. Nächstes Mal sagst du Bescheid. Ja, Bescheid. Die E-Gitarre fehlt nämlich noch. Ach so. Und ja, die hat noch einen Monat Zeit eigentlich. Ja, gut, alles klar. Dann war das erste Mal der Fall, so wie heute, dass wir nicht in einem Raum sitzen und aufnehmen. Ach ja, genau. Sondern jeder von zu Hause. Da haben wir über das Wacken Open Air geredet. Ja. Ja. Und die Griechenland-Krise. Ach ja. Ja, und was wir an unseren freien Tagen gemacht haben. So war das. Griechenland-Krise, davon hört man auch nichts mehr, ne? Genau. Das ist korrekt. Da haben wir doch, haben wir das nicht da, glaube ich, auch gesagt? Dass es wieder hier so Medien heiß mache und in zwei Wochen ist wieder vorbei. Ja. Jo, und es ist genau das eingetreten. Ja, dann haben wir Folge 7. Gab es mal wieder ein Update, wie es mit der Musikmesse steht. Dann, ob sich E-Sport durchsetzen wird. Und die große Frage, Android oder Apple. Ach ja. So war's. Es gab ja neulich die LoL Championship. Jonas, hast du es verfolgt? Die Weltmeisterschaft? Ja. Ja, natürlich. Die Weltmeisterschaft. Ja, für wen warst denn du? Ich war Fnatic. Und das ist auch das Geilste, was ich je gelesen habe, ne? Fnatic. Schön ohne A, damit man es nicht aussprechen kann. FN, Fnatic. Fnatic. So, ja, natürlich. So geil. Und Origin. Ja. Aber Fnatic ist ja schon im Halbfinale ausgeschieden. Origin auch. Stimmt. Ja, die habe ich nicht verfolgt, deswegen. Das ist so. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum LoL Championship Recast. The fucking NA. Ja. Ja, gut. Nächstes Jahr, wird da mal ein europäisches Team rasieren. Ich hoffe, irgendein europäisches Team wird wieder Weltmeister, hoffe ich mal. Ja, nicht immer nur die scheiß Koreaner. Ja. Hofft er mal. Sein SKT spielt nicht schlecht, aber sie können nochmal abgeben. Hm? Sie werden jetzt auch, glaube ich, abgeben. Ja, hoffentlich. Der Toplaner ist weg. Echt? Ja. Läuft. Hab ich nicht mitbekommen. Folge 8. Da haben wir festgestellt, dass wir in Deutschland einfach kein Supertalent haben. Ja, das gibt es nicht. Kannst weitermachen. Wir sind fertig. Ja. Ja, ich rede doch schon wieder. Finn will nicht mehr. Wieso will er nicht mehr? Ich glaube, Finn hat sich gerade umgebracht. Ich rede doch. Egal. Oh. Da bekommt man ein Timeout. Ja, das ist jetzt ja nicht so schön. Was machen wir denn da? Wir reden einfach weiter. Wir reden einfach weiter. Wahrscheinlich hat er gerade den Tweet von mir gelesen. Wahrscheinlich. War voll lang vom Hocker gefallen. Ja. Hast du den auch schon gesehen? Nee. Dann guck mal. Warte. Ich muss hier immer aufpassen, dass hier bei Twitter, wenn ich hier reingehe, dass wenn irgendwer ein Video postet, dass das jetzt nicht angeht, weil das sonst in die Audacity-Spur reinquatschen wird. Oh. Jetzt muss ich dich erstmal suchen. Oh. Er ist wieder da. Ja. Hallo. Ich bin wieder da. Ich hatte, Disconnect. Das ist korrekt. Ja, Jonas hat's auf deinen, auf seinen Tweet geschoben. Auf was für ein Tweet? Ja, den versuche ich gerade zu lesen. Ah, okay. Ja, okay, jetzt hab ich ihn gelesen. Oh, jetzt hängt gerade mein TS, das ist wunderschön. Okay, finde ich gerade nicht so gut. Ihr seid alle am Lenken. Ich habe kein Internet, Freunde. Ich habe schlechte Verbindungen. Jonas? Ich frage mich, warum. Könnt ihr mal kurz ein bisschen überbrücken und weiterreden? Okay, kleine technische Probleme, macht nichts. Ich gebe mal live einen Start, vielleicht sollten wir live einfach immer so schreiben, was gerade passiert. So bei Twitter oder so, damit man das später nachvollziehen kann. Also ich hab's jetzt gesehen. So, hallo? Ja. Bin ich wieder voll da? Ja. Bin ich abgehackt und so? Finde ich gut. Da. Finde ich gut. Voll. Immer. Ah, Jonas, ich rede nicht von dir. Ja, gut. Das ist ja nicht dafür, dass gestern Geburtstag war. Ja, Ja, Finn war ja die Woche krank. Ja, ich war hatte krank. Es kommt Sportstunden. Ja. Wirklich? Es kommt tatsächlich sehr selten vor, dass ich mal krank bin, aber es geht schon wieder los. Es war tatsächlich so. Ich kann jetzt mal kurz sagen, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, ihr werdet wahrscheinlich vor meiner Begrüßung einen Disclaimer gehört haben, dass hier ein bisschen technische Schwierigkeiten waren. Ich entschuldige mich einfach noch mal dafür. Internet ist halt behindert. Kann man nichts dran machen. Ne? Ja, Basti. Was? Ich war krank. Das stimmt. Man hört dich. Und ich habe immer noch eine schlechte Verbindung. Kauf dir mal besseres Internet. Ihr werdet gerade wahrscheinlich einfach meine Tonspur hören. Ich habe gerade die nicht vorhandene Verbindung im Internet. Und warte darauf. Jetzt geht's wieder. Jetzt ist wieder richtig. Ja, ich höre dich wieder. Ja. Jonas scheint weg zu sein oder sagt einfach nichts. Jetzt ist Jonas weg, das ist natürlich toll. Ja. Jetzt reden wir wahrscheinlich gerade alle gleichzeitig irgendwie. Ja, jetzt Jonas ist Jonas ausgeteilt. Sag mal, bin ich der Einzige mit fegem Internet oder was? Jonas ist rausgeflogen. Ich glaube, wir müssen das jetzt beenden. Wahrscheinlich schon. Deswegen, Basti. Ja. Hatte ich immer vor, grundsätzlich nur Podcasts aufzunehmen, wenn wir alle in einem Raum sind, weil dann ist das Einzige, was passieren kann, dass irgendwie falsche Mikrofon ausgewählt ist oder so. Aber an sich solche Verbindungsabbrüche nicht möglich sind. Ja. Und ich würde einfach sagen, dass wir jetzt hier das beenden. Wir können ja versuchen, dass wir in den kommenden Wochen nochmal tatsächlich eine richtige Folge hinkriegen, hier so out of the studio. Mhm. Ja, und fass dich kurz, sonst ist dein Internet gleich wieder weg. Ja, genau. Und das ist jetzt ein bisschen, ich finde das gerade ein bisschen bescheuert, dass wir hier so durch die Verbindung gemobbt werden. Jetzt ist Jonas wieder da, das ist natürlich wunderschön. Jonas, ich hoffe für dich, dass die ganze Zeit deine Aufnahmespur weiter lief. Das finde ich gut. Wir haben gerade beschlossen, dass wenn wir hier jetzt so Verbindungsabbrüche machen oder haben, dass wir jetzt hier mal Schluss machen und dass wir irgendwie versuchen, in nächster Zeit wieder in regelmäßigeren Abständen hier Podcast out of the studio machen quasi und nicht mehr übers Internet. Und ich würde sagen, wir bedanken uns einfach für alle, die vielleicht alle Podcasts gehört haben und ich würde sagen, Bandmaterial geht noch ein bisschen weiter, ne? Ja. Als ein Jahr. Finde ich ganz gut. Ja. Finde ich ganz gut. Ich denke mal, nächstes Jahr werden wir auch mal mit ich bedanke mich. Musik und so einen Scheiß anfangen. Ja, Jonas, ich bin fast fertig. Ja, Basti, wir können mal kurz hier Special Überraschung machen, quasi Nikolaus Geschenk. Ja. Basti und Jonas sind am Schreiben. Ja. Ich habe ja keine Ahnung, ich bin ja nur der doofe Schlagzeuger. Aber. Endlich hat er das erkannt. Basti? Ja. Das kann ich auch rausschneiden, das weißt du. Aber jetzt habe ich dazu was gesagt, jetzt kann ich es nicht mehr tun. Ja, genau. Nein, aber Basti und Jonas sind am Schreiben eines Werkes, sage ich jetzt mal. Ich will es noch nicht irgendwie definieren oder so. Da hoffen wir mal, dass ihr da irgendwie was zu hören bekommt von uns. Ja, denke ich mal. Genau. Und sonst würde ich mich an dieser Stelle bedanken fürs Zuhören. Leider nur 50 Minuten Podcast heute, aber Verbindung mobbt uns halt. Und genau wie immer. Deswegen sind wir am liebsten in einem Raum. Auch im Hochsommer, wenn es schrecklich warm ist. Aber und ist egal. Ich das Ledersofa vollschwitze. Und du das Ledersofa vollschwitzt, ja. Aber das sind alles andere Geschichten, die es vielleicht irgendwann anders mal zu hören gibt. Und ich würde sagen, wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.